kommende Welt. Wir sind der Seemann, die Saat und das Feld. Wir sind die Schnitter der kommenden Maat. Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat. So fliegt du flammende, du runde Fahne, voran dem Wege, den wir ziehen. Wir sind der Zukunft, wir treue Kämpfer. Wir sind die Arbeiter von Wien. So fliegt du flammende, du runde Fahne, voran dem Wege. Wir sind die Arbeiter.